Ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst.